Stets lustig, heiß, hopsassa, ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Stets lustig, heiß, hopsassa, ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich will sie dutzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die, welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich, dann wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Hey da, was da? Sag mir, du lustiger Freund, wer bist du? Wer ich bin? Dumme Frage. Ein Mensch wie du. Und wer bist du? Ich bin ein Prinz. Das ist mir zu hoch. Musst dich schon deutlicher erklären, wenn ich dich verstehen soll. Mein Vater ist ein Fürst, der über viele Länder und Menschen herrscht. Und darum nennt man mich Prinz. Länder? Menschen? Da ließ sich eine Spekulation mit meinen Vögeln machen. Wie nennt man eigentlich diese Gegend? Wer beherrscht sie? Das kann ich dir ebenso wenig sagen, als ich weiß, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ich weiß nur so viel, dass nicht weit von hier meine Strohhütte steht, die mich vor Regen und Kälte schützt. Aber wie lebst du? Von Essen und Trinken, wie alle Menschen. Und wodurch erhältst du das? Durch Tausch. Ich fange für die sternflammende Königin und ihre Jungfrauen täglich verschiedene Vögel. Und dafür erhalte ich täglich Speise und Trank von ihr. Sternflammende Königin? Sag mir, guter Freund, warst du schon so glücklich, diese Göttin der Nacht zu sehen? Sehen? Die sternflammende Königin sehen? Welcher Sterbliche kann sich rühmen, sie je gesehen zu haben? Aber warum siehst du so verdächtig und schelmisch nach mir? Weil ich zweifle, ob du ein Mensch bist. Denn nach deinen Federn, die dich bedecken, halte ich dich... Doch für keinen Vogel! Rühr mich nicht an, denn ich habe Riesenkraft! Also warst du wohl gar mein Erretter, der diese giftige Schlange bekämpfte? Schlange? Und wie hast du dieses Ungeheuer bezwungen? Du bist ohne Waffen. Brauch keine. Bei mir ist ein starker Druck mit der Hand mehr als Waffen. Du hast sie also erdrosselt? Erdrosselt! Papageno! Das geht mich an. Wer sind diese Damen? Wer sie eigentlich sind, weiß ich selbst nicht. Ich weiß nur so viel, wie ich dir schon sagte, dass sie für die nächtliche Königin mir täglich meine Vögel abnehmen. Und mir dafür Wein, Zuckerbrot und süße Feigen bringen. Papageno! Was muss ich denn heute angestellt haben, dass Sie so aufgebracht wider mich sind? Hier, meine Schönen, übergebe ich euch meine Vögel. Dafür! dafür schickt dir unsere Fürstin heute zum ersten Mal statt Wein reines, klares Wasser. Und mir befahl sie, dass ich statt Zuckerbrot dir diesen Stein überbringen soll. Was? Steine soll ich fressen? Und statt der süßen Feigen hänge ich dir dies goldene Schloss vor den Mund. Du willst vermutlich wissen, warum die Fürstin dich heute so wunderbar bestraft. Damit du künftig nie mehr Fremde belügst. Und dich der Heldentaten rühmst, die andere vollzogen haben. Sag an, hast du diese Schlange bekämpft? Wer denn aber? Wir waren's, Jüngling, die dich befreiten. Hier, dies schickt dir die große Fürstin. Es ist das Bildnis ihrer Tochter Pamina. Findest du, sagte sie, dass diese Züge dir gefallen, dann sind Glück, Ehre und Ruhm dein Los. Auf Wiedersehen.